Der hier genannte Pater Villa war einer der am meisten politisch tätigen Jesuiten Österreichs. Sehr bezeichnend für ihn sind zwei Briefstellen, die eine aus einem Schreiben des Erzherzogs Karl an seine Mutter datiert Rom den 29. Mai 1598, die andere aus einem Briefe Villas an den spanischen Gesandten de San Clemente. Die erste Stelle: Mit dem Speer, das ist ein bayerischer Agent in Rom, habe ich kein Wort geredet. Der Herr Nuntius aber, der Hofmeister und mein Beichtvater, der Jesuit Villa, haben ihm ziemlich die Meinung gesagt. Hurta, Ferdinand II., Band 3, Seite 582. Die zweite Stelle: Da die Erzherzogin Maximiliana gestorben, empfehle er, der Jesuit Villa, für die Heirat mit dem Sohne des Königs von Spanien die jüngere, 13 Jahre alte Schwester Margarete, die in jeder Beziehung geeignet sei. Bei Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 47. Auch der Jesuit Blüssem, Provinzial der österreichischen Ordensprovinz, gehörte zu den politischen Ratgebern des steirischen Hofes. Am 16. April 1580 berichtet er von Wien aus an den Ordensgeneral Mercurian: Vor Weihnachten wurde ich von Erzherzog Karl nach Graz berufen und habe mit ihm manches auf seine Person und die allgemeine Lage bezügliche besprochen. Dann bat er mich, ich möchte bis Ostern bleiben, damit dasjenige, was er glücklich begonnen, befestigt werde. Dass mein Bleiben nicht vergebens war, können Euer Paternität aus einigen wenigen Punkten, die ich anführe, ersehen. Die wenigen Punkte betreffen die schwierige Lage des Erzherzogs gegenüber den Türken und seinen störrischen, heretischen Untertanen. Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 58. Man darf bei diesem Eingreifen der Jesuiten in Bezug auf die Protestanten und die Augsburger Konfession nicht aus dem Auge lassen, dass diese Punkte eminent politisch waren. Was die Türkenfrage betrifft, so ist ihr politischer Charakter selbstverständlich, allerdings nicht für die Jesuiten. Denn der Ordensgeneral Acquaviva bezeichnet in einer Anweisung an den vom Erzherzoge Ferdinand in politischer Sendung nach Rom geschickten Jesuiten Villa Maßregeln gegen die Türken als nicht zur Politik gehörig. Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 51. Wir werden sehen, wie der Beichtvater Ludwigs des 14. von Frankreich, der Jesuit Causin, diesen Grundsatz Acquavivas für seine Stellung verwertet. Im Winter 1581/82 kam Blüssen abermals nach Graz, um dem Erzherzoge während der Landtagssitzungen zur Seite zu stehen. Ich reise zwar wegen der gefährlichen Lage, die ich von früher aus Erfahrung kenne, und deshalb fürchte sehr ungern, doch darf und kann ich den frommen Fürsten und die Räte, die sehr danach verlangen, nicht im Stiche lassen. Ich werde also Beistand leisten wie im vorigen Jahre, aber nur in solchen Dingen, die sich auf Gott, das Gewissen und die heilige Religion beziehen. Bei Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 60. Unter die Formel Gott, Gewissen, heilige Religion wurde schließlich alles gebracht, wie ja auch alles unter sie gebracht werden kann. In seiner noch zu besprechenden Instruktion für die Fürstenbeichtväter vereinfacht dann der Ordensgeneral Acquaviva die Sache noch mehr, indem er den Beichtvätern als einzige Grenzen ihrer Tätigkeit das Gewissen nennt. Deutlich und in hässlicher Form tritt das Doppelspiel des Jesuiten Blüssem in einem vertraulichen Berichte vom 28. Februar 1582 an den Ordensgeneral Acquaviva hervor. Blüssem weist es weit von sich, mit militärisch-politischen Fragen etwas zu tun haben zu wollen, weil das nicht Sache des Beichtvaters sei. In gleichem Atemzuge aber teilt er mit, er habe ein Gutachten über die militärisch-politische Lage, ob und wie die Burg zu Graz gegen die Protestanten zu besetzen sei, ausgearbeitet, aber das Schriftstück sei in der dritten Person abgefasst, ohne Namen des Verfassers. Am Schlusse des tatsächlich von ihm scheinbar und für die Öffentlichkeit aber nicht von ihm verfassten Schriftstückes habe er seine Meinung als Schlussurteil beigefügt. Das Schlussurteil lautet: Kriegssachen sind mit Kriegsleuten und mit weltlichen Fürsten und Männern, die sich auf dergleichen Dinge verstehen, und nicht mit Ordensleuten zu verhandeln. Die Profession der Jesuiten erstreckt sich nicht auf dergleichen Verhandlungen, im Gegenteil verbietet sie dieselben durchaus. Bei Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 62. So ist der politisierende Jesuit nach allen Seiten hin gesichert. Er selbst hat ein militärisch-politisches Gutachten verfasst, aber so, dass er nicht als Verfasser ersichtlich ist, und obendrein verleugnet er sein eigenes Schriftstück unter Hinweis auf seine Profession als Jesuit. Im zweiten Teile seines Berichtes nennt Blüssem die Mittel, welche der Erzherzog anwenden müsse, um die katholische Religion zu retten. Die Mittel sind nichts weniger als religiöser Natur. Übergabe des Zeughauses und der Artillerie an die Katholiken, allmähliche, geräuschlose Vermehrung der Soldaten auf der Burg, Anstellung von katholischen Beamten, Gnadenerweise an Katholiken, Bündnis mit katholischen Fürsten, Ausweisung der Prädikanten aus den Städten, Verbot der häretischen Predigten, Seelsorge und Schulen in Graz und so weiter und so weiter. Bei Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 63. Der Jesuit des 20. Jahrhunderts, Dur, der solche nicht-politische Praxis seines Ordensbruders aus dem 16. Jahrhunderte mitteilt, nimmt nicht den geringsten Anstoß an ihr. Auch für ihn ist dies alles geboten gewesen durch das Gewissen. Aber wenn Dur hinzusetzt: Mit diesen Ratschlägen befand sich Pater Blüssem ganz auf dem Boden des Reichstagsabschiedes vom Jahre 1555, am angegebenen Ort, Seite 63, so macht er jedem nicht-jesuitisch Geschulten deutlich, dass es schlechterdings nichts gibt, auf was sich seelsorgliche Ratschläge nicht erstrecken können. Weitere Berichte des Jesuiten Blüssem nach Rom wurden so unpolitisch, dass ihr Verfasser es für nötig hielt, Decknamen anzuwenden. Der Nuntius heißt Substitutus, der Erzherzog Bedelus, der Provinzial, also Blüssem selbst, Examinator, der Ordensgeneral Rector Academial, der Papst Promotor, die Landstände Eruditi. Bei Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 64.